Sehen Sie, ich vermeide prinzipiell jede Art von Sozialkitsch. Auch als Autor bin ich heute gefordert, professionell zu agieren. Wer ein innovatives Produkt anbietet, kann sich auch im härter gewordenen Markt erfolgreich in Szene setzen. Aber hippige Tour und Bohem-Nostalgie kann sich niemand mehr leisten. Rezepte anzupreisen ist nicht meine Sache. Ich setze Zeichen in die linguistische Landschaft. Ich gebe Denkanstöße, das ja. Doch ich verwahre mich gegen den Anspruch, denken zu sollen.